नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से Dann heute setzen wir fort mit Erklärung der Methode. Und die Voraussetzungen, dass wir die Methode richtig anwenden, haben wir erklärt. Was sind die Voraussetzungen? Kaya Viveka und Chitta Viveka. Eigentlich Chitta Viveka bedeutet auch Zustand von Versenkung. Zustand von Versenkung heißt auch Chitta Viveka. Und wir sollten verstehen, warum Zustand von Versenkung heißt Chitta Viveka. Was ist Zustand von Versenkung? In Betrachtung des Geistes, wie es in Satipatthana Sutta erklärt ist, diese Zustände von Versenkung für Verständnis des Geistes spielen besonders wichtige Rolle. Wir werden darüber dann abends sprechen können. Chitta Viveka ist ein Zustand, wo der Geist bleibt konsequent bei dem Meditationsobjekt. Und dieser Zustand heißt Apana. Apana heißt eigentlich Fixierung. Und heute erklären wir die Methode. Die Methode dann auch ist erklärt mit in der Theravada-Tradition mit 4 Schritten. Wir werden darüber gleich reden. In der nordlichen Tradition mit 3 Schritten. Die dann letzte Schritt ist dann auch Fixierung. Hier heißt es Tapana oder Stapana. Was heißt platzieren? Der Meditierende dann platziert oder fixiert. Apana heißt Fixierung. Und Apana heißt auch Vitarka oder Vitaka. Beide Worte sind da, weil diese Funktion von Fixierung gehört zu Vitarka. Und Vitarka, wir übersetzen auf Deutsch als annähernde Sammlung. Nein, Vitarka ist nicht annähernde Sammlung. Annähernde Sammlung heißt Upachara Samadhi. Vitarka heißt auf Englisch, sie übersetzen Applied Thought mit Vitarka und Sustained Thought mit Vichara. Vitarka ist die Kraft des Geistes, das den Geist Abhiropana, den Geist so zu literarisch pflanzt in das Objekt. Abhiropana, so wie man die Bäume pflanzt, pflanzt man den Geist an das Objekt. Also Vitarka wird definiert als Abhiropana, Einpflanzen des Geistes in das Objekt. So der Geist kann sich dann nicht von dem Objekt entfernen. Hm? Diese Kraft des Geistes wird erklärt im nördlichen Abhidharma als Kraft von Unterscheidung und Wille. Vitarka hat die Möglichkeit, auch Objekt zu unterscheiden, deswegen ist es Grundlage für Sprache. Durch Vitarka sprechen wir. Und dann sozusagen bringen wir die Konzepte auch entstehen durch Vitarka. So, die Meditation über Atmen ist erklärt. Wir haben gesagt, vier Schritte. Der letzte Schritt ist Fixierung oder Platzierung des Geistes an das Objekt. Und bevor es passiert, die Tradition erklärt drei andere Schritte in Theravada. Erster Schritt haben wir schon erklärt gestern. Der heißt Ganana, zählen. Also wir wiederholen ein bisschen, was wir schon gelernt haben. Indem der Meditierende sich wendet zu Geistobjekt, was hier Meditationsobjekt gemeint ist, nicht zu den fünf Sinnen, also sein Geist geht in Inne. Was ist dann Hilfsmittel dafür, haben wir auch erklärt. Die feste und Asana, die feste und gemütliche Lage des Körpers. Ujjukaya Panidhaya, er macht seinen Körper gerade, sitzt gerade mit gekreuzten Beinen. Und Parimukham Satim Upathapetva, er platziert seine Aufmerksamkeit. Was heißt Aufmerksamkeit? Sehr wichtiges Wort in Wissenschaft von Yoga. Wortlich Aufmerksamkeit auf Pali oder Sanskrit heißt im Geiste machen, Manasikara. Wir übersetzen Aufmerksamkeit, weil wir kein besseres Wort dafür haben. Aber wortlich, es bedeutet im Geiste machen. Wenn wir ein Objekt in Geiste machen, fängt an Geistesprozess. Wenn wir nicht ein Objekt in Geiste machen, was passiert da? Nichts. Feuer. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das ist große Mysterium, muss man richtig in der Mahayana-Tradition, wichtigste Meditation ist über Geist. Natur des Geistes ist was? So wie Raum. Raum kann man als Objekt im Geiste machen. Ja, wenn es begrenzt ist, ja. Wenn es unbegrenzt ist, kann man nicht, natürlich. Aber Natur des Geistes ist, so wird gelehrt und betont, besonders in der nördlichen Tradition, ist unbegrenzt, so wie unbegrenzter Raum, nicht begrenzter Raum. Und das kann auch zu Samadhi-Objekt werden. Sondern und zu Objekt von nicht unterscheidenden Samadhi. aber darüber sprechen wir später. Auf jeden Fall, wenn ein aktiver Prozess von Denken entsteht, Anfang ist mit Manasikara. Wir machen ein Objekt im Geiste. Und dieses Objekt entweder ist von draußen, von den fünf Sinnen. Wir werden durch Auge, wir machen Objekt von Farbe im Geist, durch Schall, durch Ohren und so weiter, durch Körper, Tastobjekt. Jetzt, was Geistesobjekte anbetrifft, die kommen nicht von draußen, sondern vom Geist selbst. Und jetzt, in der buddhistischen Philosophie, das ist sehr wichtig für uns, gibt es zwei solche geistige Objekte. Einer ist das unmittelbar nach dem, was wir gesehen haben, folgt. Und andere ist, wenn wir über abstrakte Sachen, so wie was Wahrheit ist und so weiter denken, dann es kommt nicht unmittelbar nach Sinnenerfahrung, sondern es ist unabhängig, Wissung. Dann zwei Geistesprozesse. Unmittelbar folgen fünf Sinnen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich hier eine Lampe sehe. Nach der Abhidharma-Lehre, erst sehe ich nur die Farbe, dann sehe ich Gestalt, dann mache ich Farbe, Gestalt zusammen und dann kommt durch Vitarka kommt dann Ausdruck von Lampe zusammen, da kommen dann geistige Prozesse dazu, dann so wie wenn wir Film sehen, kommen viele Bilder, die der Geist dann zusammensetzt und dann am Ende kommt auch dieser Eindruck, das ist eine Lampe und das ist eine Lampe, solche Lampe, nicht andere Lampe. Also es so wie ein Film, der sich dreht, es kommen Tausende und Tausende Bilder zusammen, die der Geist dann zusammenfasst. Also immer Augebewusstsein, dann Geistesbewusstsein, dann wieder Geistesbewusstsein für lange Zeit, dann wieder Farbebewusstsein und so weiter. Und so machen wir uns das Bild im Geist, das wir als Lampe unterscheiden. Jetzt, was passiert im Zustand von Platzierung, von Apana, von Tapana? In diesem Zustand dann, Objekt ändert sich nicht im Geist. Er bleibt immer dasselbe Objekt in dem Geiste. Für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Obwohl ich, wenn ich nicht ein großer Meister von Versenkung bin, können noch andere Objekte entstehen, irgendwelche kurze Erinnerungen oder etwas. Oder Eindruck von Schmerz. Aber diese Eindrücke erlauben nicht, dass ich dieses Objekt von Platzierung oder von Apana, von Fixierung verlasse. Ich muss da bleiben. Und das mache ich durch diese Kraft von Vitaka, von Fixierung. Obwohl in höheren Zuständen von Versenkung gibt es nicht mehr Vitaka, trotzdem, die sind auch Apana genannt, indem die Voraussetzung für diese Zustände ist erste Versenkung, wo wir den Geist in Objekt hinein einpflanzen. Nur dann können die feinere Objekte entstehen. Jetzt Meditation über Atmen, aber auch über alle anderen Objekte, ist dann Prozess von Sublimierung oder Verfeinerung von den Objekten. Durch die Fähigkeit von dem Geist die Objekte durchzudrängen. In Vipassana muss ich auch das Objekt durchdrängen, aber ich bleibe nicht bei dem Objekt. In Samatha, ich muss den Objekt durchdrängen, aber ich bleibe bei dem Objekt. Und durch Durchdrängung von dem Objekt, dann kommen die verschiedenen Zustände von Verfeinerung von dem Objekt. Und Prozess von Verfeinerung von Objekt und Prozess von Verfeinerung des Geistes und des Gefühls ist ein Prozess. Man muss sehr, sehr richtig und klar diese bedingte Entstehung sehen. Wenn ich über Atmen meditiere, wird diese Atmen wird als ideales Objekt von Meditation betrachtet, in dem dieser Prozess am klärsten erscheint. Warum? In diesen Prozessen von Verfeinerung von Atmen, im letzten Ende Atmen sozusagen erscheint nicht mehr. Was ich da sehe, ist nur verfeinerte Bild, das dem Atmen gehört, aber Atmen ist nicht mehr da. Deswegen, wir haben gestern erklärt, dass was wir in Atmen, Meditation wahrnehmen, ist Konzept von dem Atmen, das von Eindruck von Atmen entsteht, aber ist nicht gleich mit diese, was wir als Einatmen und Ausatmen mit Körper erfahren. Also wir erfahren Atmen, Meditationsobjekt, durch Tastebewusstsein, sagt man Tastebewusstsein, ja? Tastbewusstsein. Durch Tastbewusstsein und durch Geistesbewusstsein. Zwei Sorten von Bewusstsein. Die existieren zusammen. So habe ich den Eindruck. Jetzt aber, nach der Abhidharma-Lehre, egal ob es Theravada ist oder andere Richtungen, ich kann nicht gleichzeitig Aufmerksamkeit auf zwei Objekte richten. Es ist nicht möglich. Wir können nicht gleichzeitig zwei Objekte im Geiste machen. Wenn wir nach der Abhidharma, wenn wir erfahren Schmerz und atmen gleichzeitig. In der Tat, es ist nicht gleichzeitig. Wenn Aufmerksamkeit da ist, muss entweder zu Schmerz oder zu atmen. Ich kann nicht gleichzeitig atmen und Schmerz wahrnehmen. Wir werden dann später sehen, in Yogacara ist es ganz anderes. Die kennen 2, 3, sogar 4, 5, 6 Gefühle kennen und 6 Objekte können gleichzeitig entstehen. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wenn wir meditieren, wir können gleichzeitig sehen, hören, Schmerz spüren und Geistesobjekt, Konzept von Atmen auch wahrnehmen. Je nachdem, wie wir diese Erfahrung schätzen. Wenn wir es schätzen im Sinne, dass es alles aus dem Geiste kommt, ist Transformation des Geistes, dann warum nicht? Alles geschieht zusammen. Aber wenn wir auf Aufmerksamkeit basiert sind, dann wir können nicht gleichzeitig Aufmerksamkeit auf 2 Objekten lenken. So wie ein Messer kann nicht gleichzeitig 2 verschiedene Objekte schneiden. Jetzt, außerdem, nach der Theravada-Lehre, in anderen Richtungen von Buddhismus ist wieder anderes, ich kann gegenwärtige Objekt wahrnehmen. Ich kann gegenwärtige Farbe wahrnehmen. In der nördlichen Tradition wieder ganz anderes. Was ich wahrnehme, ist nicht die echte Farbe. Zum Beispiel in Sautrantika, das sehr, sehr großen Einfluss hat. Ich kann nicht selber Farbe, was ich wahrnehme als Farbe, ist nur Bild der Farbe, nicht Farbe selbst. Weil Farbe und Geist entstehen zusammen und was ich unterscheide, ist das, was danach kommt. Und danach kommt Bild. Darüber werden wir dann später reden im Rahmen von Betrachtung des Geistes. Was ich sagen will, ist, dass man sieht, wie man meditiert. Je nachdem, wie man meditiert, so wird man sehen. Und man meditiert, je nachdem, wie man sich die Sachen im Geiste organisiert hat. In dem Sinne, wir erkennen nur das, was wir schon erkannt haben. So, wir kommen zur Methode. Aber diese Methode, warum erkläre ich alle diese Sachen? Diese Methode ist sehr eng verbunden mit dem, wie wir unseren Geist organisiert haben. Deswegen, auf selbe Objekt, wir können verschiedene Methoden haben. Und dann erfahren wir dasselbe Objekt auf andere Weise. Dann die Erklärung von Methode von Anapanasati als Betrachtung des Körpers, Kaya Anupassana, ist erklärt durch 4 Übungen, in allen Traditionen gleich. Und diese vier Übungen, Voraussetzung, dass wir diese vier Übungen erfolgreich durchgeführt haben, ist Satova Asasati, Satova Pasasati. Er atmet ein mit Achtsamkeit, er atmet aus mit Achtsamkeit. Und wir haben erklärt, dass diese erste Stufe heißt Atmen zählen, Atemzüge zählen. Wenn wir Atemzüge zählen, zählen heißt nicht unbedingt, dass wir 1, 2, 3, 4 zählen. Zählen kann heißen auch, dass wir uns bewusst von Einatmen und Ausatmen machen. Ich atme ein, ich atme aus. Oder es gibt Lehrer, die lehren auch mit Mantra umgehen. Bu, Do, Bu, mit Einatmen, Bu, mit Ausatmen, Do. Damit ich das Objekt nicht verlasse. Das ist achtsam Objekt wahrnehmen. Achtsam bei Objekt bleiben. Nur dann die vier Übungen können effektiv werden. Und was heißt effektiv? Verfeinerung von Objekt gleichzeitig mit Verfeinerung von Gefühl und von dem Geist. Das ist effektiv. Und diese Verfeinerung von dem Objekt, von Gefühl und von dem Geist im Sinne von Unterscheidung entsteht vorausgesetzt, wenn ich die Möglichkeit, wenn ich diese Fähigkeit entwickelt habe, bei dem Objekt zu bleiben. Diese Fähigkeit, bei dem Objekt zu bleiben, heißt auch Achtsamkeit. Wie weiß ich, dass ich achtsam bin? Indem ich nicht das Objekt, das ich brauche, nicht vergesse. Asamosha. Asamosha wird erklärt in den Kommentaren in Sanskrit, nicht gestohlen, muss, auf Sanskrit bedeutet auch stehlen, Mosha ist gestohlen. Wenn ich nicht achtsam bin, wird das Objekt gestohlen. Und was geschieht? Mattheit und Nicken oder Aufmerksamkeit, ich denke auf etwas anderes. Das ist Objekt gestohlen. Und ich komme in die Meditation, indem ich rechne oder Objektzahle zähle. Wenn ich nicht zähle, muss ich dafür bezahlen. Und wie werde ich dafür bezahlen? Objekt wird gestohlen. Dann ist man sehr schnell reich, wenn deine Kasse stände. So, dann in der Theravada-Tradition diese Prozess von Zählen von Atmen ist ganz einfach erklärt. Einfach einatmen, ausatmen 1, einatmen, ausatmen 2, bis zu 10 oder bis zu 8. Manche Lehrer lehren. Oder auf jeden Fall nicht mehr als 10. Wenn mehr als 10, was passiert? Der Meditierende lenkt Aufmerksamkeit auf Zahl und vergisst atmen. Und das soll nicht passieren. Wenn weniger als 5, dann was passiert? Der Geist hat keinen Raum. Deswegen etwas zwischen 5 und 10, am besten 10 vielleicht oder 8, dann zählt man. Man zählt so lange, bis er lange Zeit bei dem Objekt ohne große Mühe bleiben kann. So dass, wie Visuddhimagga erklärt, auch wenn er sehr schnell zählt, er verliert nicht das Objekt. Das heißt, diese Anwesenheit des Objektes wird sehr klar im Geiste geprägt. Und der Geist braucht nicht Atmen zu suchen, weil er schon an dieses Objekt gewöhnt ist. Dann, wie wissen wir, dass wir atmen? Durch Körperbewusstsein und Geistesbewusstsein. Körperbewusstsein erfährt Druck, Hitze, Kälte. Und Geistesbewusstsein erfährt Konzept von diesen Sachen. Jetzt, wenn die Meditation besser wird, gehen diese körperlichen Eindrücke in den Hintergrund. Man lenkt nicht Aufmerksamkeit auf Hitze. Man kann wissen, es ist warm, es ist kalt, es ist Druck da, aber man lenkt nicht mehr Aufmerksamkeit drauf und man bleibt bei diesem Konzept. Dann kommt man zur Sammlung. Und dieses Konzept dann heißt Anapananimitta, Zeichen von Einatmen und Ausatmen. Diese Zeichen von Einatmen und Ausatmen wird dann verfeinert und wird zu allmählich zu Versenkungsobjekt. Wenn ich dann Atmen benutze als Vipassana-Objekt, in der Tat, ich benutze auch Konzept von dem Atmen aus Vipassana, weil besonders diese nördliche Buddhismus betont die Konzentration und Weisheit gehören nur Geistesbewusstsein. Sie kennen nicht Auge und oder Tastbewusstsein gehören. Dann alle Meditationsobjekte in der Tat sind Geistesobjekte. Weil Objekt wird sehr, sehr klar erfahren, nur indem, wie wir erklärt haben, die Geistesbewusstsein prädominante Rolle spielt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, nur Geistesbewusstsein, kein Shamatha und Vipassana Iba. So zieht sich der Geist zurück von den Sinnen in Meditation. Jetzt in der nördlichen Tradition, dieser Prozess von Zählen kann auch auf sehr komplizierte Weise erklärt werden, warum nicht? Es gibt 4 Sorten von Zählen, von 1 bis 10, dann wieder von 10 bis 1. Dann einatmen als 1. Ausatmen als 2 und so weiter, oder einatmen, ausatmen als 1. Dann, wenn wir mit dem Objekt familiär werden, dann zählt man wieder 10 Atemzüge als 1. So zählt man bis 100. Hm? Und dann wieder zurück. Hm? Von 100 bis zu 1. Das heißt Anuloma und Pratiloma. So, dass der Geist sich vollkommen bei dem, diese Fähigkeit entwickelt, ohne Bemühung bei dem Objekt zu bleiben. Dann kommen die Übungen. Und diese vier Übungen soll man verstehen als organischer Prozess. Das heißt nicht, dass ich unbedingt von erster Übung in zweite Übung gehe, von zweiter Übung zu dritter Übung gehe, von dritter Übung zu vierter Übung gehe, sondern diese Stufen können sozusagen fast gleichzeitig erscheinen. Dann auf jeden Fall, erste Übung und zweite Übung können nicht gleichzeitig entstehen. Erste Übung ist, Digam va asasanto, digam asasamiti pajanati. Wenn ich lange atmen, einatme, ich weiß mit Klarheit, pajanati, dass ich lange atmen, einatme. Wenn ich lange atmen, ausatme, ich weiß mit Klarheit, dass ich lange atmen, ausatme. Und zweite Übung, wenn ich kurze Atmen einatme, ich weiß mit Klarheit, dass ich kurze Atmen einatme. Wenn ich kurze Atmen ausatme, ich weiß mit Weisheit, dass ich kurze Atmen ausatme. Das sind die ersten zwei Übungen. Es ist sehr gut, dies zu lernen und zu verstehen. Also diese zwei Übungen, sie können natürlich nicht gleichzeitig entstehen. Die anderen können gleichzeitig entstehen. Wenn ich langes Atmen einatme, ich kann nicht gleichzeitig kurze Atmen einatmen. Geht natürlich nicht. Jetzt, wenn ich Anfänger bin in dieser Meditation, was mache ich? Ich nur lenke meine Aufmerksamkeit auf Atmen ziege. Also, das heißt, ich bringe meinen Geist zu dem Ort, wo ich am klärsten Atmen ziege spüren kann. Wie weiß ich, dass ich atme? Ich berühre Atmen, Berührung muss da sein. Ich spüre Atmen, Gefühl muss da sein. Und ich unterscheide Atmen. Diese drei Sachen müssen da sein. Deswegen ich weiß, dass ich atme. Jetzt in der buddhistischen Lehre besonders wichtig zu verstehen, wenn wir uns Mühe geben möchten, Buddhismus zu verstehen. Alles, was ich erfahren kann, alles, was ich wissen kann, alles, was ich unterscheiden kann, kann ich nur wissen, erfahren, unterscheiden durch Berührung. Wenn keine Berührung da ist, nichts erscheint. Je dhamma nyataba, je dhamma Sachikataba, Te Dhamma Fusitaba. Alles, was man erkennen kann, alles, was man realisieren kann, ist nur das, was man berühren kann. Wenn wir Buddhismus verstehen möchten, sollen wir tief darüber nachdenken. Berührung ist die Voraussetzung für alle Erscheinungen. Wenn nicht Berührung da ist, keine Erscheinung. Also ich muss unbedingt erst einatmen und ausatmen, berühren, nur dann kann ich ihn erfahren, und wenn ich ihn erfahre, ich kann ihn unterscheiden. Und wenn ich über Atmen meditiere, ich mache das mit dem Körper, und indem ich Druck spüre und Wärme und Kälte, und ich mache das auch durch Geist, indem, obwohl der Atmen sich immer bewegt, der Geist bleibt unbeweglich. Also die zwei Prozesse sind da. Wenn der Geist steht, dann ich habe überwunden die Macht von den Tasten durch Körper, und so kann ich dann in Versenkung eingehen. Der Geist dann hat Pratihara, er wendet sich vollkommen gegen, das heißt in sich selbst. Ja? Kann ich fragen, ist dann Berührung nicht mehr da? Mit Geist Berührung ist da. Mit Geist, ja. Aber das ist dann eben anders zu verstehen. Jetzt Abhidharma erklärt, sehr wunderbare Erklärung, wenn wir Objekt durch die fünf Sinnen tasten, es ist so wie zwei Becken. Zwei Becken, die sich mit den Hornen berühren. Es ist sehr grob. Wenn ich mit dem Geist Objekt berühre, es ist so wie zwei Ballen von Baumwolle, die sich frotten, nicht frotten ist Französisch, die sich reiben. Kein Widerstand. Ganz sehr weich. Weil wenn ich mit den fünf Sinnen Objekt erfahre und mein Geist ist an die Sinnen gerichtet, dann Eindruck wird grob. Wenn ich direkt mit dem Geistobjekt berühre, dann Eindruck wird fein. Wenn Eindruck fein ist, dann der Geist kann sitzen. Wenn der Eindruck grob ist, dann der Geist läuft von einem Objekt zu dem anderen. Und in der Wissenschaft von Yoga, das ist Leiden. Wenn wir nicht Yoga geübt haben, wir wissen nicht, dass es Leiden ist. Die wollten was fragen? Ich wollte fragen, kann man für das Berühren des Geistes, könnte man sagen, die Aufmerksamkeit des Geistes geht dahin? Ja, Aufmerksamkeit ist immer in allen Geistesprozessen Anfang. Wenn keine Aufmerksamkeit da, dann kein Geist. Geist fängt an mit Aufmerksamkeit. indem ich Objekt im Geiste mache. Aufmerksamkeit heißt wörtlich Objekt im Geiste machen. Ich mache Objekt im Geiste, ich kann ihn berühren, spüren und unterscheiden. Wenn ich nicht Objekt im Geiste mache, kann ich ihn berühren? Jetzt, in Buddhismus gibt es verschiedene Richtungen. Eine Richtung sagt, ich kann nicht gegenwärtige Objekt wahrnehmen und berühren. Was ich berühre, ist mit dem Geist, ist dann vergangenes Objekt. Jetzt in Theravada-Lehre, viele von uns lernen Theravada, ich kann gegenwärtige Objekt, gegenwärtige Farbe oder Schal wahrnehmen. Warum? Weil die Vergänglichkeit von Materie oder von Körperlichkeit ist 17 Mal langsamer als Vergänglichkeit des Geistes. Dann, egal ob wir von Yogacara sprechen oder von Theravada sprechen, Geist ist Geistesprozess. Also wenn ich zum Beispiel eine Farbe sehe, erst was passiert? Diese sogenannte Grundbewusstsein muss abgeschnitten werden. Normalerweise, wenn es ein Zustand ist ohne Objekt, wo ist der Geist? Der Geist hat Kontinuität. Ohne Kontinuität des Geistes, wie kann ich erklären, dass ich mich erinnere an was ich gemacht habe? Der Geist muss Kontinuität haben. Und Kontinuität ist gegeben durch Objekt. Wenn kein Objekt da ist, keine Kontinuität. Dann in Theravada wird es erklärt durch Grundbewusstsein. Dieses Grundbewusstsein heißt Bhavanga. Bhava heißt Existenz, Anga heißt Ursache. Diese Bhavanga ist eben die Bewusstsein, wenn wir sterben, geht in andere Körper. Das ist unsere erste Bewusstsein und letzte Bewusstsein. Und auch in allen Zuständen inzwischen, wenn der Geist nicht mit klaren Objekt verbunden ist, wo ist er? In Bhavanga. Indem ich, warum heißt er Bhavanga? Indem ich anhafte, habe ich Bhava, habe ich Existenz. Und dieses Grundbewusstsein dann begründet diese Existenz. Wenn ich nicht anhafte, dann habe ich keine Existenz. So wie Sudhimaga erklärt, die Wesen Satta heißt von Satch. Diese Wurzel Satch, was heißt anhaften? Wir sind Wesen, solange wir anhaften. Wenn wir nicht mehr anhaften, wir sind nicht in diesem Sinne Wesen. Dann wir haben, obwohl wir Gefühle haben, wir haben kein Gefühl. Obwohl wir Unterscheidung haben, wir haben keine wirkliche Unterscheidung. Warum? Weil diese Unterscheidung wird nicht Karma erzeugen. Dann, solange wir anhaften, wir sind in dem Prozess von Geburt und Tod gefasst. Geburt und Tod heißt Samsara. nichts anderes. Auch in Chinesisch Samsara sagt man einfach Geburt und Tod. Und Geburt und Tod ist wegen Karma. Und Karma ist wegen Anhaften. Und wegen Anhaften dann diese Grund für Bewusstsein hat Kontinuität, wenn nachdem wir sterben. Sehr wunderbare Sache. Wenn man schon meditiert, sollte man auch diese Sachen klar verstehen, dann weiß man, warum man meditiert. Viele Leute meditieren, aber wissen nicht, warum sie meditieren, weil sie Ärger haben. So. Und wozu gehört der Moment des Kontaktes, also Passe? Diese Fassung oder Kontakt oder Berührung kann nicht entstehen ohne Aufmerksamkeit, ohne Gefühl und so weiter. Die kommen gleichzeitig. Kommen gleichzeitig danach. Andere Erklärung, in andere Tradition. In Theravada gleichzeitig. Sautrantika, in China gibt es Traktat Cheng Shilun, sehr wichtig. Da gibt es andere Gedanken darüber. Was sehr interessant ist, wir erfahren, nachdem wie wir das im Geiste organisiert haben. Ich hätte noch eine Frage, die ich jetzt immer rummache. Du hast das Unterscheiden so oft erwähnt, als wenn ich es richtig verstanden habe, als Vipassana-Erfahrung. Wenn ich jetzt aber von der Metta-Praxis ausgehe, die ich ja von dir schon ausgiebig erfahren habe, dann ist das Unterscheiden eigentlich der Punkt, wo ich loslasse von dieser engen Dualität. Deswegen heißt es, wir kommen dazu im Rahmen von Geistesbetrachtung. Deswegen heißt es Mahagata. Der Geist ist breit geworden. Ja. Das unterscheidet Mahagata und Nicht-Mahagata. In Metameditation der Geist ist breit geworden. Genau. Okay, aber wir kommen dazu später. Jetzt reden wir über Methode. So, jetzt am Anfang der Meditierende nur weiß einatmen und ausatmen. Und wenn wir über Atmen nach der Theravada-Methode meditieren, wir bleiben nur bei Einatmen und Ausatmen. Ganze Prozess von Meditation über Einatmen und Ausatmen gehört zu diesem Prozess von Einatmen, das durch Nasenlöcher im Körper hineinfließt. Anfang bei Einatmen sind die Nasenlöcher, Mitte ist Brust, Ende ist bei Bauch, Unterbauch. Und bei Ausatmen Anfang ist hier, Mitte ist hier, Ende ist hier. Und da bleibt man. Wenn Sie fragen einen Theravada-Lehrer in südlicher Tradition, was macht man so, wenn man über Atmen meditiert? Er sagt nur, bleiben Sie bei Einatmen und Ausatmen. Das heißt Anapana. Jetzt in China und oder in Tibet auch. Es gibt andere Methoden, die verbunden ist mit Yoga-Tradition. Diese Methode ist nicht verbunden mit Yoga-Tradition. In Yoga-Tradition wenn man Atmen betrachtet, betrachtet man nicht nur Einatmen und Ausatmen, sondern nach dem Einatmen kommt Pause. Diese Pause heißt Kumbhaka. Antara Kumbhaka, innere Kumbhaka. Kumbhaka heißt Krug. Bauch ist wie ein Krug. Ja? Dann wenn da Atmen drinne ist, dann ist Antara Kumbhaka, innere Krug, diese Periode. Und dann nach dem Ausatmen, bevor Einatmen kommt, ist äußere Kumbhaka, Kumbhaka leer. Dann, wir haben nicht zwei Objekte der Aufmerksamkeit, wir bekommen vier Objekte der Aufmerksamkeit. Also für diejenigen, die Anfänger sind, es ist vorteilhaft, wenn sie später diese Qigong tief machen möchten und tiefer verstehen möchten, dann am Anfang nur lenken die Aufmerksamkeit einatmen und ausatmen, aber trotzdem wissen, dass es eine Periode gibt zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen. Diese Periode heißt Zwischenatmen. In der Tat, der Körper atmet auch in dieser Periode. Deswegen in der Yogacara-Tradition, oder nicht nur Yogacara, in nördlicher Tradition, in Abhidharma Kosha haben sie dieselbe Erklärung. Es gibt zwei Sorten von Atmen. Grobe Atmen, das durch Nase in Bauch hineinfließt, durch dieses System. Warum können wir atmen? Das ist auch sehr gute Frage, die wird genau in den Traktaten behandelt. Nach der Yogacara-Lehre, wir atmen, indem wir Akshepa-Karma haben. Wir haben Karma von früheren Leben und indem wir Shaushiryam, wir haben Hölle, Hölle sagt man, die Cavities. Höhle. Wir haben Höhle. Also grobe Atmen ist gebunden an die große Höhle, das wir im Bauch haben. Jetzt gibt es feinere Atmen, Sukshma Prana. Diese Sukshma Prana ist gebunden an jede Rupa Koma, jeder Hölle in den Haaren. Wissenschaftlich erklärt auf jede Zelle. Wenn wir nicht atmen hier wahrnehmen, trotzdem die Zellen atmen. Die vergrößern sich und verkleinern. Heutzutage die Wissenschaft ist so fortgeschritten, dass wir können Mikroskop im Körper spazieren lassen und wir sehen, dass jede Zelle vergrößt sich und verschränkt, vergrößt sich, verschränkt. Und das kann der Yogi wahrnehmen, kein Problem. Also Unterschied zwischen nördlicher Tradition und südlicher Tradition ist, dass nördliche Tradition hier ist viel feiner. Es spricht von zwei Sorten von Atmen. Die grobe Atmen und feinere Atmen. Jetzt, wir haben erklärt, dass der Prozess von Meditation über Atmen ist Prozess von Verfeinerung von Atmen, das gleichzeitig mit Verfeinerung von Gefühl und von Geist zusammenläuft. Hm? Haben wir so erklärt? Jetzt in südlicher Tradition dann diese Verfeinerung läuft an der Stelle, wo wir Atmen berühren. An dieser Stelle erscheint dann Geisteseindruck von den Atmen, das heißt Anapananimitta, und das wird dann durch verschiedene Stufen von Konzentration verfeinern bis zu Patibhaganimitta, reflexive Image von dem Atmen, das dann als Objekt von Versenkung, als Objekt von Versenkung dient. Hm? Jetzt in der nördlichen Tradition Objekt von Versenkung, wir kommen zu dem Objekt von Versenkung durch Betrachtung von den feineren Atmen. Also wenn Sie noch Anfänger sind, dann einfach einatmen und ausatmen betrachten, aber trotzdem davon bewusst sein, dass es noch gibt Periode zwischen einatmen und ausatmen, ausatmen und einatmen. Das ist genügend. Wenn man schon sich lange Zeit mit Atmen, Meditation beschäftigt hat, dann bewusst lenkt man Aufmerksamkeit an diese Lücken zwischen Einatmen und Ausatmen. Und dann diese lange oder kurze Atmen wird wie erklärt, wenn Einatmen und Ausatmen wird kurz, dann diese Lücke, feinere Atmen, weil in dieser Lücke auch Körper atmet, wird lang. Wenn Einatmen und Ausatmen wird lang, dann diese Lücke wird kurz. So wird es zusammengefasst. Das heißt, durch Aufmerksamkeit, indem man konsequent an diese Lücke zwischen Ausatmen und Einatmen Aufmerksamkeit lenkt, wird diese Lücke immer zu klarer Objekt, bis diese grobe Atmen geht in Hintergrund. Ich kann wissen, dass es da ist, aber es ist im Hintergrund. So verfeinere ich meine Berührung, Gefühl und Unterscheidung. Und indem ich dem Atmen im ganzen Körper in den Lücken Aufmerksamkeit lenke, dann in diesem Prozess von Verfeinerung, dieser pranische Eindruck von dem Körper erscheint im ganzen Körper, was sehr, sehr interessant ist für diejenigen, die Qigong lernen. Hm? Dann ich kann studieren und visualisieren die verschiedenen Kanalen in diesem pranischen Körper, weil die gehören zu dem pranischen Körper. Das ist die Spezialität von Tiantai-Tradition in China. Hm? wird sehr ausführlich erklärt. Jede Organe und Meridiane haben eigene Farbe, die man kann visualisieren kann. Jetzt lassen wir das lieber. So, dann normalerweise, wenn man meditiert, wie soll man diese kurze und lange Atmen verstehen? Dieser Prozess. Indem ich die Fähigkeit habe, bei Einatmen und Ausatmen-Zügen zu bleiben, und ich bleibe bei den Ausatmen und Einatmen-Zügen an einer Stelle, wo ich am deutlichsten Atmen berühre, an obere Lippe oder an Nasenspitze, da bleibt die Aufmerksamkeit. Ich lenke nicht Aufmerksamkeit in den Körper hinein, obwohl ich weiß, dass Anfang von Atmen, Einatmen an Naseloche ist, Mitte in Brust, Ende im Bauch. Ich weiß das, aber ich lenke nicht die Aufmerksamkeit drauf. Die Aufmerksamkeit bleibt auf der Berührungsstelle, dort, wo ich auch Atemzüge allmählich gezählt habe und habe mich dort gewöhnt. Dann, das ist sehr wichtig für diese Tradition. Es wird im Pfad der Reinheit mit vielen, vielen verschiedenen Beispielen erklärt. Beste Beispiel ist Zähe. Zäge. So, wenn ich Zäge. Ein Brett säge. Wenn ich säge, was mache ich? Mit S säge. Säge. Genau. Wenn ich säge, was mache ich? Auf flachen, auf flache Ebene, ich platziere mein Holz. Dann, wenn ich säge, meine Aufmerksamkeit bleibt an der Stelle, wo die Zähne von der Säge Holz berühren, nicht wahr? Ich mache nicht so, sondern ich bleibe da. So kann ich ohne große Mühe meine Arbeit zu Ende bringen und werde ich nicht erschöpft und mache gute Arbeit. Indem meine Aufmerksamkeit wackelt nicht, ich mache sehr gute, wirksame Arbeit, nicht wahr? Genauso bei der Meditation mit Atmen, obwohl ich weiß, dass Atmen sich bewegt im Körper, außer wenn ich ausatme, er geht nach draußen, ich bleibe an der Stelle der Berührung. So kann ich dann in Prozess von Verfeinerung von Atmen eingehen, indem, wenn ich bei einer Stelle bleibe, ich bei Einatmen und Ausatmen spüre Freude, weil mein Geist ist konzentriert. Wenn der Geist konzentriert ist, hat Freude, sonst nicht. Nicht wahre Freude. Dann, wenn ich Freude habe, kann ich mich entspannen und Objekt wird klar. Wenn ich Freude habe, kann ich mich entspannen und Objekt wird klar. Objekt wird feiner, Gefühl wird feiner, Geist wird feiner. Und das kann ich bei den langen oder kurzen Atmenzügen auch merken. dann, wenn ich nicht an diese feine Gefühl, Berührung und Unterscheidung anhafte, dann vorbereite ich für Samadhi. Das ist Vorbereitung für Übung für Samadhi. Und heute so viel Übermethode. Dann die alten Hasen, die sich schon lange damit beschäftigt haben, sie können versuchen, die Aufmerksamkeit konsequent zu den Lücken zwischen Einatmen und Ausatmen zu führen, was passiert. Normalerweise es ist viel leichter im Zustand von Versenkung und dann in Vipassana einzugehen, wenn sie einfach Einatmen und Ausatmen betrachten. Aber indem sie andere Methode gelernt haben, sie können trotzdem merken, dass es eine Lücke gibt und in dieser Lücke auch der Körper atmet, aber feine Atmen. Jetzt nach der Lehre von Abhidharma Kosha, was überall in Ländern von nördlichen Buddhismus studiert wurde, Vasubandhu sagt, dass diese Methode von feinem Betrachtung von Atmen existiert nur bei den Buddhisten. Man verfeinert Atmen nicht durch Anstrengung, sondern durch reine Betrachtung. Ich weiß nicht, inwiefern der Vasubandhu ist berechtigt, es zu sagen, in Yoga in der Tat, diese Pranayama im Ende auch, das ist nur Anfang. Im Ende auch arbeitet man viel mehr mit Aufmerksamkeit, nicht so viel mit Kraft. Diese Pranayama-Übungen, dass man ist nur sozusagen Vorbereitung. Wille. Mittel. Wille. Wille. Im Buddhismus ist es reine Weisheit, indem es reine Betrachtung ist. So sagt Vasubandhu. Aber diejenigen, die Meister sind im Pranayama, vielleicht werden nicht damit einverstanden. Okay, dann aber machen wir jetzt 10 Minuten Pause, dann haben wir noch eine halbe Stunde für Meditation und dann Ham-Ham. Dann allmählich die Methode bekommen wir klar und dann wir verbinden das auch allmählich mit Geistesbetrachtung. Für Geistesbetrachtung natürlich diese andere Methode ist besonders gut. In dem Objekt wird ganze Körper und man sieht, wie Körper, Gefühl und Geist zusammenarbeiten. Umso klar. Na gut, dann 10 Minuten Pause.